NDR Kultur. Hörspiel. Er wird gefeiert wie ein Popstar und das 250 Jahre nach seiner Geburt. Ludwig van Beethoven. Bereits gestern haben wir uns mit dem Radiostück Beethovens Fünfte von Walter Kempowski vor diesem Komponistengenie verneigt. Heute wollen wir dies mit einem beeindruckenden Hörspiel fortführen. Als Beethoven 1827 starb, hinterließ er rund 400 Konversationshefte, die dem tauben Komponisten zur Verständigung gedient hatten. 136 Hefte blieben erhalten, der Rest wurde von Beethovens späterem Biografen Anton Schindler vernichtet. Für sein Stück hat Glauco Mauri außer Beethovens Briefen und biografischen Arbeiten vor allem diese Konversationshefte benutzt, um die letzten Lebensjahre Beethovens zu rekonstruieren. Das Gesicht pockennarbig, der Körper mit Pusteln und Flecken übersät, der Unterleib wassersüchtig aufgetrieben und gespannt, in der Bauchhöhle 4 Maß graulich-braune trübe Flüssigkeit verbreitet. Die kahnförmige Vertiefung der Ohren, besonders aber die Muschel derselben, war sehr geräumig und um die Hälfte tiefer als gewöhnlich. Jeder einzelne Nierenkelch war mit einem warzenförmigen, einer mitten durchgeschnittenen Erbse gleichen Kalkkonkrement besetzt. Der Ohrknochel zeigte sich groß und unregelmäßig geformt. Die verschiedenen Ecken und Windungen waren bedeutend erhaben. Der äußere Gehörgang erschien, besonders gegen das verdeckte Trommelfell, mit glänzenden Hautschuppen. Die Leber schien auf die Hälfte ihres Volumens zusammengeschrumpft, lederartig fest, grünlich-blau gefärbt, mit bohnengroßen Knoten durchwebt. Die eustachische Ohrtrompete ist sehr verdickt, ihre Schleimhaut ausgewulstet und gegen den knöchernen Teil etwas verengert. Die Zellen des großen Warzenfortsatzes sind von einer blutreichen Schleimhaut ausgekleidet. Die Gallenblase enthält eine dunkelbraune Flüssigkeit nebst grießähnlichem Bodensatz. Das sind Anzeichen postmortem von Leberzirrhose. Dr. Johann Wagner, am Abend des 26. März 1827. Seine Taubheit begann im linken Ohr und ging auf Verletzungen des inneren Ohres zurück, wozu das sogenannte Labyrinth und jene Hirnzentren zählen, von denen die verschiedenen Verzweigungen des Hörnervs ausgehen. Dr. Marage von der Naturwissenschaftlichen Akademie zu Wien. Für meine Brüder Karl und Johann Beethoven. Nach meinem Tode zu lesen. Heiligenstadt, 6. Oktober 1802. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig und störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet. Aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert. Mit einem feurigen, lebhaften Temperament geboren, selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen, oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes zugeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß. Oh, ich kann es nicht. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feinere Unterredungen, wechselseitige Ergießungen nicht statthaben. Allein. Ganz allein. Wie ein Verbannter muss ich leben. Nahe ich mich einer Gesellschaft, so überfällt mich eine heiße Ängstlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu lassen. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Ihr, meine Brüder, sobald ich tot bin und Professor Schmidt lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, dass er die Krankheit beschreibe, und dieses hier geschriebene Blatt füget ihr dieser meiner kranken Geschichte bei, damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde. Wenigstens so viel als möglich. Diese Sachen hier, wie all das andere, was ihm noch geblieben war, gehen jetzt in deinen Besitz über. Das war sein Wille. 4 Hörgeräte. Er benutzte sie nicht länger, sie halfen ihm doch nicht mehr. Eine Guarneri-Geige, eine echte Amati, eine Viola, datiert 1690, ein Guarneri-Cello, Geschenk des Fürsten Lichnowsky, ein Pianoforte, das war ihm von der Londoner Philharmonie geschenkt worden. Er hat es schon seit langer Zeit nicht mehr stimmen lassen. In seinen letzten Lebensjahren stampfte er mit den Füßen auf dem Boden, um das Tempo zu markieren, und brummte die Melodie vernehmlich vor sich hin. Es reichte ihm. Nur gelang es ihm nicht, seine Stimme zu kontrollieren. Bisweilen brüllte er. Eine Büste von Brutus. Einige Gemälde. Ein Porträt seines Großvaters Ludwig. Eine Lithografie, das Geburtshaus Haydns darstellend. Ein Metronom. Ein Bildnis von Therese Brunswick. Ein englisches Wörterbuch. Eine schwarze Schatulle. Wie die, in der er sein Münzgeld versteckt hielt. Er hatte nämlich Angst, seine Dienstmägde könnten ihn bestehlen. 2 silberne Kerzenleuchter. Radiermesser zum Ausradieren. Ein Rasiermesser mit Etui. Ein kleines Lesepult aus weißem Holz. Das hier werden seine Schreibhefte sein. Und das seine Brille. Seine Bücher. 40 Bände Händels gesammelte Werke. Verleger Arnold, die ihm sein Freund Stumpf aus London geschenkt hatte. Die Werke Bachs, 14 Bände mit Werken Haydns. Naturgeschichte und Theorie des Himmels von Kant. Und dann Schiller, Goethe, Herder, Klopstock, Homer, Shakespeare. 11 oder 12 Tage vor seinem Tode bat er um Notenpapier. Ich war ganz erstaunt, schon seit Monaten hatte er nicht mehr komponiert. Das sind hier die letzten Noten, die er aufschrieb. Nur 2 Takte. 2 Takte für Klavier. Dann ließ er das Blatt zu Boden sinken, ohne ein Wort zu sagen. Ein alter Anzug aus grünem Samt und ein völlig verschmutzter Morgenmantel und nur ein Hut. Nach seinem Tode haben wir lange seine 7 Aktien der österreichischen Bank gesucht, die auf seinen Namen lauteten. Er wollte sie nie anrühren, auch nicht in den letzten Monaten, als er sie besonders nötig gehabt hätte. Und so haben wir hier drinnen unter Haufen schmutziger Wäsche und alten Papieren eine Geheimkassette gefunden. Zusammen mit den 7 Bankaktien haben wir auch ein Miniaturbildnis einer Frau gefunden. Keiner von uns hat sie erkannt. Außerdem noch einen Testamentsbrief, den er vor langer Zeit an meinen Vater und an seinen anderen Bruder Johann gerichtet hatte. 1802, Heiligenstadt. Und schließlich noch einen langen Liebesbrief an eine Unbekannte. An die unsterbliche Geliebte. Dieser Brief ist nie abgesandt worden. Auch nie persönlich übergeben worden. Man weiß noch nicht einmal, wo er verfasst worden ist. 10 Seiten. 6. Juli morgens. 6. Juli abends. Guten Tag, 7. Juli. Das ist Wein. Sein geliebter Wein. Rheinwein, den ihm noch der Verleger Schott aus Mainz zugesandt hatte. Schade, zu spät, meinte er. Es war das letzte Geschenk, das er erhalten hatte. Und seine Hefte. Die Konversationshefte. 400 an der Zahl. Die letzten 9 Jahre seines Lebens. Monat Mai 1823. Oktober 1826. Ende August 1820. September 1822. 30. Januar bis 5. Februar 1827. Viele Worte vermag man spärlich noch zu lesen. Er schrieb immer nur mit Bleistift, was das Verlöschen der Schrift fördert. Erinnerst du dich an seine großen Tischler-Schreibstifte, Marke Zimmermann? An einigen Stellen ist nur noch der Abdruck von Worten geblieben. Und ganz langsam wird auch der verschwinden. Das ist das erste Heft. Februar, März 1818. Das Heft hat einen originalen rosa, außen mit grüner Seide überzogenen Pappeinband. 6 Blätter mit Goldschnitt versehen. Ein Blatt ist halb herausgerissen. Alle Seiten sind vollständig beschrieben. Ganz verschiedene Handschriften. Hastige Schriftzüge, weit ausfahrend, schief, schülermäßig, flatterhaft, nervös, leserlich, nicht entzifferbar, unterbrochen, überschrieben, geheimnisvolle Zeichen, Musiknoten, sogar eine Skizze von einem Baum, plötzliche Eingebungen. Und seine eigene ungestüme Handschrift mit ihren gebieterischen Zügen. Er hatte die Angewohnheit, mitten in die Wörter Großbuchstaben zu setzen. Allmählich aber wird sie immer unsicherer, schwächer. Fast fehlt der Unterschied zwischen Vokalen und Konsonanten. Er unterstreicht nicht mehr, er setzt auch nicht mehr seine Ausrufezeichen. Seine Müdigkeit, seine Enttäuschungen. Die Schriftzüge werden länger, werden zu Zeichen, längst nicht mehr verständlich. Allein und verzweifelt, wie er lebt. Und dann das Schweigen. Nicht einmal eine Musiknote mehr. Die Zwischenräume werden immer größer und leerer. Und dann das Aufblühen einer neuen Handschrift. Zart, verständnisvoll. Sie stammt von einem kleinen Jungen. Komm noch zu uns essen. So bleibst du nicht so allein. Gerhard, sein letzter Freund. So habe ich auch geschrieben, am Anfang. Ich war damals genauso alt wie Gerhard jetzt, sein letzter Freund. Morgen werden Sie vor dem Magistrat kurz und bündig Folgendes erklären. Sie erbitten die Vormundschaft über Ihren Neffen Karl aufgrund des Testaments Ihres verstorbenen Bruders. Weiterhin wünschen Sie, dass man der Mutter wegen Ihres allerschlechtesten Rufes gänzlich die Vormundschaft entziehe. Sie selbst verpflichten sich, in der umfassendsten Weise für die Erziehung Ihres Neffen Sorge zu tragen. Aber aufgrund des Gesetzes ist es notwendig, dass Sie eine Person Ihres Vertrauens als Mitvormund vorschlagen. Advokat Bach sagt, dass Sie nicht allein die Vormundschaft über Ihren Neffen bekommen können, weil Ihre Taubheit einen rechtlichen Hinderungsgrund darstelle. Einem Tauben kann man nicht die Vormundschaft über einen Jungen übertragen. Seine Musik und sein Neffe Karl. Die menschlichste Regung in seinem ganzen Leben. Und die anderen um ihn herum. All die anderen. Freunde. Treu. Heuchlerisch. Uneigennützig, habgierig. Musiker, Sänger, Dienstmägde, Zimmerleute, Kopierer, Herausgeber und Verleger, Köchinnen, Hersteller von Hörmaschinen, Weinverkäufer, Ärzte, unbekannte Besucher, ein kleiner Junge. Und seine Musik. Und er, sein Karl. Und die anderen, all die anderen, Advokat Bach, Lichnowsky, der Fürstmäzen, Grillparzer, Stefan von Breuning, der Freund aus der Jugendzeit, Melzel, der Erfinder des Metronoms und der Hörmaschinen für Beethoven, Johann, sein Bruder Kain, wie er ihn nannte, Schubanzig, der Geiger seiner letzten Streichquartette, Oliva, der Freund für die Unterhaltungen in den Bierhäusern und Weinstuben, und dann Holz und Schindler, seine Famuli, seine übereifrigen Sekretäre, eifersüchtig und untereinander verfeindet, immer im Irrglauben, sie könnten ihm die Geheimnisse seiner Musik ablisten. Schreiben Sie irgendetwas in Ihr Heft. Ich möchte nur einmal Ihre Handschrift sehen. Erinnern Sie sich noch an mich, Meister? Ich bin der Pfarrer, der mit der Köchin bei Herrn von Jahn war. Ihr Schreibbuch ist ein köstlicher Kasten, aus dem man nichts stehlen kann. In kurzer Zeit wird sich all das hier verlieren. Viele Seiten sind inzwischen ein formloser, dunkler Fleck geworden. Seine Schreibhefte. Das Schwarze seiner groben Stifte ist der Grund davon. Ein schmutziger, schwärzlicher Schleier, der auch die Schreibrillen bald ganz verwischen wird. Dein Bruder Johann sagt, man könne meine Mutter ständig an allen öffentlichen Plätzen in Begleitung bekannter Straßendirnen sehen. Die Vormundschaft über Karl wird für sie eine sehr belastende Aufgabe sein. Man kann nichts anderes machen, als das Urteil abzuwarten. Auch für Karl, der ja stets als unschuldiges Opfer herhalten musste. Und die Missa. An welchem Punkt sind sie damit? Karl, du gewöhnst dich nach und nach an Abscheulichkeiten. Die Richter sagen über dich, du müsstest deine Mutter kennen, denn man gab dir hier das beste Exempel. Du nützt meine Wohltaten aber nur rücksichtslos aus. Den Prozess betreffend? Dem Justizbeamten sagen, hören Sie auch die Aussagen Karls gegen seine Mutter. Fragen Sie ihn doch, wie er denn bei mir angeleitet worden nach sokratischer Manier. Kurz und gut, versuchen Sie, Karl zu verstehen, so ganz ohne Mutter, seit frühester Kindheit. Und dann führen Sie ihn auch zurück auf die Schmerzen, welche er mir verursacht hat. Jedes Üble verbringst du, ach, mit deiner Mutter. Dreimal schon bist du zu ihr gelaufen. Er schämt sich meiner. Lotterielose. Zwei Flicken vorne auf die Hose von beiden Seiten setzen. Du brauchst wirklich einen Diener, der vielleicht auch etwas vom Schneidern versteht. Schönes Aussehen. Nicht nötig. Auch wenn er ein bisschen buckelig wäre, hätte das seine Vorteile. Wüsste ich doch dann sofort und genau, was eine schwache Seite wäre, an der ich ihn packen könnte. Karl, du weißt meine übrige Lage. Alles muss ich verdienen, um dich zu versehen. Und ich tue es mit Freuden. Wie war es mein Wunsch, dich hierher zu bringen, wo wir endlich sprechen können? Vorhänge? Neue Unterleibsbinde. Rotwein aus Zypern? Zahnpulver. Rasierschale. Methode Philosophie. Kaffeemaschine. Neu, die mit kaltem Wasser arbeitet. 60 Bohnen, die richtige Dosis. Die Fehler, wo du vorgibst, von deiner Mutter dazu verleitet worden zu sein, finden keine Entschuldigungen mehr. Mit 13 bist du alt genug zu wissen, was gut oder schlimm ist. Aber eine Mutter ist immerhin noch eine Mutter. Wohnung, erster Stock, Adlergasse 192, sich erkundigen. Sicht auf das Bollwerk. Deine Mutter hat dir doch jetzt nicht geraten, schlecht zu studieren. Allein es ist dein eigener Hang und so. Wie ich mich dann auch erinnere, dass du gleich zu ihr gelaufen bist. 3 oder 4 Mal. A. Dondorf? Gebunden 3 Gulden, 45 Kreuzer. Über den Tod. Den Scheintod etc. Die Idee von Gott, vom Universum. Oder etwas in dieser Richtung. In Sachen der Vormundschaft über Karl wird jetzt bald eine unwiderrufliche Entscheidung fallen. Um aber jeglichen Vorwand zu böswilligem Klatsch zu vermeiden, weil nun mal alles aufmerksam auf sie ist und alles durch Klatscherei und falsche Auslegung entstellt wird, wäre es wohl besser, wenn Sie den Knaben nicht mehr ins Gasthaus mitnehmen, weil man sonst sofort erzählen würde, Sie schleppten ihn in Weinstuben. Ihre Ansichten sind vortrefflich, aber mit einer erbärmlichen Welt nicht immer vereinbar. Nur Mut. Nur versuchen Sie, die Messe zu Ende zu bringen. Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns. Kant. Der Justizbeamte hat mich gefragt, wie alt ich bin, ob ich dich zum Vormund haben will, ob ich überzeugt bin, dass du mein Wohl willst. Dann hat er dir die Vormundschaft über mich übertragen. Nach 5 Jahren hast du also gewonnen. Und jetzt kannst du mich ganz nach deinen Prinzipien erziehen, ohne dass dir jemand hineinreden kann. An den Notar Johann Baptist Bach. Wien, 6. März 1823. Der Tod könnte kommen, ohne anzufragen. In dem Augenblicke ist keine Zeit, ein gerichtliches Testament zu machen. Ich zeige Ihnen daher durch dieses eigenhändig an, dass ich meinen geliebten Neffen, Karl van Beethoven, zu meinem Universalerben erkläre. Meister, geliebter Meister, denkt doch auch ein wenig an eure Gesundheit. Es scheint, ihr habt wieder die ganze Nacht hindurch gar schrecklich auf den Boden gestampft, um an eurer neuen Sinfonie zu arbeiten. Stimmt das etwa? Ihr seid ja ganz heiser geworden von dem vielen Singen und dem vielen Trampeln. Anton Felix Schindler, unfähig, das Ungewöhnliche zu erkennen. Gott, welche Mühsal. Die Nachbarsleute protestieren schon. Auch wegen des Wassers, das ihr euch ab und zu über den Kopf schüttet und das den Boden nass macht. In der Wohnung unter euch tropft es ständig von der Decke. Es gibt noch viel zu tun und man muss es schnell tun. Mir kommt so vor, als ob ich bis heute nur wenige Noten komponiert hätte. Prächtige Themenlösungen in der neuen Symphonie. Wohnung hinten? In der Kotgasse? 396. Auch heute wieder verdrossen, Meister, das begreife ich nicht. Wir haben doch auch den Einsatz der Pauken im Scherzo gelöst. Es fällt mir das Sprechen so schwer. Mein Gott, wende deinen Blick auf den unglücklichen Beethoven. Wollsocken. Du liest Shakespeare? Eine solche Gedankenfülle habe ich noch nie in einem anderen Dichter gefunden. Zur Schulabschlussfeier muss ich den Hamlet-Monolog To be or not to be auf Englisch aufsagen. Du liebst ja den Kaufmann von Venedig. Ich habe diese Verse hier von dir unterstrichen gefunden. Der Mann, der keine Musik in sich hat, der nicht von der Eintracht lieblicher Töne gerührt wird, ist zu Verräterei, Tücken und Räuberei aufgelegt. Ich habe meinem Bruder Kain seine 200 Gulden schon heute gegeben. Dein Bruder Johann hat sich mit dem Ertrag aus seiner Apotheke ein großes Gut in Gneixendorf erworben. Aber alle Welt meint, sein einziger Verdienst sei, denselben Namen zu tragen wie wir. Schon allein die Hochzeit meines Bruders mit dieser verrufenen Frauensperson zeugt von seiner Dummheit. Haben schon die Proben zu Fidelio begonnen? Sandra. Sandra. Ihr Landsmann. Früher war ich einmal Handelsreisender. Bäder, Land, Luft. Können vieles verbessern. Gebrauchen Sie nur nicht zu früh Maschinen. Durch deren Enthaltung habe ich mein linkes Ohr so ziemlich erhalten. Ich gebrauche sie nicht oft, aber leider fühle ich mich jeden Tag mehr dazu gezwungen. Ele Barbar. Im Theater muss ich mich ganz dicht am Orchester anlehnen, um den Schauspieler zu verstehen. Die hohen Töne von Instrumenten, Singstimmen, wenn ich etwas weiter weg bin, höre ich nicht. Auch Schauspieler Klingmann würde sie gern einmal aufsuchen kommen. Er hat Schwierigkeiten, den Souffleur zu hören, will aber den Eindruck vermeiden, schwerhörig zu sein. Im Sprechen ist es nicht zu verwundern, dass es Leute gibt, die es niemals merkten. Da ich meistens Zerstreuung hatte, so hält man es dafür. Ich höre ja die Töne wohl, aber die Worte nicht. Und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich. Ich habe schon mehr als 800 Dukaten ausgegeben. Früher war ich einmal Handlungsreisender. Hier habe ich mein Buch. Und hier ist Schreibzeug. So können Sie mit mir sprechen und mir schriftlich jede meiner Fragen beantworten. Geschrieben geht es doch besser. So schont man sich das Gehör. Außerdem ist es auch sinnlos. Mit den Hörmaschinen versteht man sich sowieso nicht. Sie müssen mich nicht auslachen, wenn ich Ihnen sage, dass ich meine einzige Hoffnung auf ein sehr altes medizinisches Buch seit 8 Tagen erst setze. Um welches Buch handelt es sich denn? Ich habe dieses Buch durch einen Zufall auf Tandelmarkt um 20 Kreuzer gekauft. Es ist von einem berühmten Arzt des 16. Jahrhunderts. Ja, das ist wahr. Die Alten waren keine Esel nicht. Was das Buch nun sagt, entspricht ganz und gar meinem Übel. Die Kur besteht in nichts anderem, als die jungen Tannenspitzen zur Massage des Trommelfells zu nehmen. Ich werde Ihnen das Rezept zusenden. Vielleicht sind wir beide so glücklich dran, unsere Gesundheit des Gehörs wiederzuerlangen. Geben Sie mir doch bitte Ihren Namen. Sandra, Ihr Landsmann. Früher war ich einmal Handlungsreisender. Ein trauriges Übel. Die Ärzte wissen wenig und man ermüdet endlich davon, besonders wenn man immer sich beschäftigen muss. Fidelio, Wien, November 1822. Zur Wiederaufnahme seiner Oper Fidelio begleitete ich Beethoven auf sein Verlangen, zur Hauptprobe. Die Ouvertüre in E-Dur ging vortrefflich, denn die tapfere Phalanx bewegte sich trotz mancher unsicheren Zeitangaben des Dirigenten in fest geschlossenen Gliedern nach gewohnter Weise. Allein schon bei der ersten Nummer im Duett zwischen Marceline und Giacchino zeigte es sich, dass Beethoven von dem, was auf der Bühne vorgeht, nichts hörte. Er hielt die Bewegungen angestrengt zurück. Das Orchester ging mit ihm, die Singenden aber drängten vorwärts. Und bei der Stelle, wo das Pochen am Tor des Gefängnishofes vernehmbar wird, fiel alles auseinander. Der Kapellmeister Umlauf gebot einzuhalten, dem Meister den Grund nicht angebend. Nach einigem Hin- und Herreden mit den Sängern hieß es da capo. Das Duett begann und wie früher war auch nun die Uneinigkeit sogleich wieder bemerkbar. Bei der Pochstelle aber war alles auseinander. Die Unmöglichkeit, mit Beethoven weiterzugehen, war evident. Wie, in welcher Weise aber es ihm zu erkennen geben? Keiner wollte das betrübende Wort aussprechen, ihn nämlich bitten, vom Podium herunterzukommen, da er nicht mehr dirigieren könne. Nicht mehr seine eigene Musik dirigieren könne. Beethoven, bereits unruhig geworden, wendete sich bald nach links, bald nach rechts, die Gesichter erforschend, was es denn für ein Hindernis gäbe. Dumpfes Schweigen überall. Da rief er nach mir. In seine Nähe an das Orchester getreten, reichte er mir sein Taschenbuch hin, mit der Deutung aufzuschreiben, was es gäbe. Ich schrieb eiligst ungefähr diese Worte: Ich bitte, nicht weiter fortzufahren, zu Hause das Weitere. Im Nu sprang Beethoven in das Parterre hinüber und sagte bloß: Geschwinde hinaus! Unaufhaltsam lief er seiner Wohnung zu, Pfarrgasse, Vorstadt, Leimgrube. Eingetreten, warf er sich auf das Sofa, bedeckte mit beiden Händen das Gesicht und verblieb stundenlang in dieser Haltung. Dieser Novembertag hatte in der langen Reihe meiner Erlebnisse mit dem gewaltigen Mann nicht seinesgleichen. Von da an hatte er nie wieder seine Musik dirigiert. Diese Herren da, die vor uns sitzen, hören die eigentlich, was ich euch erzähle? Nicht, wenn sie leise sprechen. Einer von ihnen hat mich nach ihrem Alter gefragt. War überrascht über ihr jugendliches Aussehen. Du musst einmal sehr schönes Haar gehabt haben. Salieri ist wiederum sehr krank. Man erzählt sich, er sei im Tode Mozarts schuld. Er soll ihm Gift verabreicht haben. Ich habe das Gefühl, die da vorne beobachten uns. Aber auch sie beobachten oft die anderen. Die hier spielt sich ganz als Dame auf. Sie würde zu gerne mit mir streiten. Sie tat ganz beleidigt, nur weil ich sie gebeten hatte, noch andere Kerzen an unseren Tisch zu bringen. Der Rotwein ist zu stark. Er wird dir schlecht bekommen. Letztes Jahr war es hier so gemütlich. Der Wein war auch besser. Dem Buckligen da haben die Leute den Spitznamen Seraphis von Ägypten gegeben. Nur nicht so laut reden. Keskil par esel tomla. Das ist ein Offizier, der in allen Einzelheiten von der Gefangennahme einer napoleonischen Schwadron in Ulm erzählt. Die Polizei geht hier neuerdings in alle Buchläden und visitiert. Die Obskurrenten ersticken ganz Europa. Alle sagen, dass du über den Kaiser, über den Erzherzog, über die Minister und über den Erzbischof schimpfst. Und dass du noch einmal an den Galgen kommen wirst. Die Einschränkungen werden immer drückender. Hier auf dem Kongress wird jetzt an einem Gesetz gearbeitet, wodurch vorgeschrieben wird, wie hoch die Vögel fliegen und wie schnell die Hasen laufen sollen. Und wenn jetzt Napoleon wiederkäme, würde derselbe einen besseren Empfang in Europa erwarten können. Er hat wahrlich den Zeitgeist gekannt. Auch Sie haben ihn sehr bewundert. Als er sich aber zum Kaiser krönen ließ, entpuppte auch er sich als ganz gewöhnlicher Mensch. Hat die Menschenrechte mit Füßen getreten. Und sein Ehrgeiz machte ihn zu einem Tyrannen. Hat auch mit dem Papst dieses Konkordat geschlossen. Die dritte Symphonie hattest du doch für ihn komponiert. Ja, schon fast 20 Jahre sind es her, dass ich seinen Trauermarsch komponiert habe. Ganz Europa liegt im Elend. Vielerlei bedroht uns. Die Zeit ist voller böser Vorahnungen. Aber unser Volk muss ja unbedingt 38 Höfe und fast 1 Million Prinzen und Prinzessinnen ernähren. Die großen Bankiers haben die Minister von ganz Europa in der Hand und können, wann immer es ihnen beliebt, die Regierungen in arge Verlegenheit bringen. Frieden und Freiheit sind die größten Güter. Sprich nicht so laut. Kaum machst du den Mund auf, verstummt alles hier und hört dir zu. Das sind verkleidete Polizisten, die hier alle herumschnüffeln. Der im blauen Anzug da ist ein Polizist. Und er wollte den da vorne mit dem Bart festnehmen. Sofort ist aber jener andere dazugekommen, der da in Grau. Und dann haben alle drei angefangen zu trinken. Richtig. Alle Polizisten verkleidet und vermummt, wie zu Zeiten der Inquisition. Was nun die Missa Solemnis betrifft, ist eine Einladung für eine Subskription zu ihrem Besten an alle Botschaften versandt worden. Für den Großherzog von Weimar solltet ihr ohne weiteren Aufschub an Goethe schreiben. Goethe ist Ministerialrat des Großherzogs und kann euch sehr von Nutzen sein. Goethe. Ihm behagt die Hofluft zu sehr. Mehr als es einem Dichter geziemt. Donnerstag in Teplitz, auf dem Heimwege, begegneten wir der ganzen kaiserlichen Familie. Wir sahen sie von Weitem kommen, und der Goethe machte sich von meiner Seite los, um sich an die Seite zu stellen. Ich mochte sagen, was ich wollte. Ich konnte ihn keinen Schritt weiterbringen. Ich drückte meinen Hut auf den Kopf, knöpfte meinen Überzieher zu und ging mit untergeschlagenen Armen mitten durch den dicksten Haufen. Fürsten und Schranzen haben Spalier gemacht. Der Erzherzog Rudolf hat den Hut vor mir gezogen. Die Frau Kaiserin hat zuerst gegrüßt. Die Herrschaften kennen mich. Ich sah zu meinem wahren Spaß die Prozession an Goethe vorbeidefilieren. Er stand mit abgezogenem Hute tief gebückt an der Seite. Dann habe ich ihm auch den Kopf gewaschen. Ich gab ihm keinen Pardon und habe ihm alle seine Sünden vorgeworfen. Und doch ist es mein Traum, eines Tages meine Musik dafür zu geben, was für mich und für die Kunst das Größte ist. Sein Faust. Goethe an Karl Zelter am 2. September 1812. Beethoven habe ich in Teplitz kennengelernt. Ich habe bis heute keinen mächtigeren, energischeren, tieferen Künstler getroffen. Allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für die anderen genussreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verlässt. Johann Wolfgang Goethe, 8. Februar 1823. Euer Exzellenz. Für 50 Dukaten lohnt es sich, einen solchen Brief zu schreiben. Euer Exzellenz. Immer noch wie von meinen Jünglingsjahren an, lebend in ihren unsterblichen, nie veralternden Werken. Tritt doch der Fall ein, dass auch ich mich einmal in ihr Gedächtnis zurückrufen muss. Ich habe eine große Messe geschrieben, welche ich aber noch nicht herausgeben will, sondern nur bestimmt ist, an die vorzüglichsten Höfe gelangen zu machen. Das Honorar beträgt nur 50 Dukaten. Meine Bitte besteht darin, dass Euer Exzellenz seine großherzogliche Durchlaucht hierauf aufmerksam machen möchten, damit höchst dieselben auch hierauf subskribierten. Ich habe so vieles geschrieben, aber erschrieben beinahe gar nichts. Ich weiß, dass Euer Exzellenz meine Bitte nicht abschlagen werden. Einige Worte von Ihnen an mich würden Glückseligkeit über mich verbreiten. Euer Exzellenz, mit der innigsten, unbegrenztesten Hochachtung verharrender Beethoven. Goethe hat nie auf diesen Brief geantwortet. Und der Großherzog von Weimar stand auch nie auf der Pränumerantenliste für die Missa Solemnis. An den Verleger Gerhard Schott, Mainz. Ich habe Ihnen anzubieten, erstens, eine neue große Missa Solemnis für Solisten, Chor und großes Orchester. Ich halte sie für mein größtes Werk. Das Honorar beträgt nur 1000 Gulden. Zweitens, eine neue große Symphonie Nummer 9, die mit einem Finale für Soli und Chor abschließt. Den Text dazu habe ich der sehr bekannten Schillerschen Hymne an die Freude entnommen. Honorar 600 Gulden. Die Verleger in London und in Deutschland müssen nichts voneinander wissen. Sonst würden sie gleich weniger geben, also immer getrennt verhandeln. Umdrein ist es auch nicht nötig, dass sie etwas erfahren. Mit dem größten Vergnügen habe ich erfahren, dass man das Konzert, in dem eure neue große Symphonie uraufgeführt wird, entschieden hat. Endlich! Die ganze Welt freut sich darüber. Sie lebe hoch. Schupanzig übernimmt es, das Orchester zu dirigieren. Umlauf den Chor. Morgen um 10 Uhr beginnen schon die Proben. Ihr werdet sicher 2 Konzerte geben können. Wann werden wir sie öffentlich anzeigen? Sehr wichtig ist die Wahl des Theaters. Na, und die Höhe der Eintrittspreise. Euer Bruder Johann wird den Verkauf übernehmen. Ah. Caroline Unger und die Sonntag kommen heute zum Essen hierher zu uns. Sie sind schrecklich aufgeregt, in einer neuen Symphonie singen zu dürfen. Kaum leserliche Handschrift, die von einer der vielen Köchinnen stammt, welche bei den ständigen Streitigkeiten in den vielen Wohnungen Beethovens kommen und gleich wieder gehen. Wie viele Personen kommen heute? 2 Sängerinnen, alles ist schon zu. Wir haben nur Salat, Kugelhupf als Nachspeis und ein bisserl schlechten Wein. 2. April, Küchenmarkt aufgesagt. 15. April, Küchenmarkt ausgetreten. 17. April, neue Köchin eingetreten. 22. April, neue Köchin aufgesagt. 27. April, neue Köchin eingetreten. 3. Mai, abends ist die Köchin entflohen. Die Unger meint, ihr werdet ein Tyrann der Singorgane. Und die Sonntag sagt, sie hätte in ihrem ganzen Leben noch nie etwas so Schwieriges gesungen. Sie lassen anfragen, ob ihr ihre Partien etwas abändern und gewisse Stellen leichter setzen könntet. Nein. Preisinger dann hat eine tiefe Bassstimme. Ihm müsstet ihr die Kadenza abändern, die ja bis zum Fis reicht. Das ist zu hoch für ihn. Nein. Die Rezitative der Kontrabässe sind ungeheuer schwierig. Sie führen sie nicht im Tempo aus. Meister, seien Sie doch ruhig. Wie viele Kontrabässe sollen das Rezitativ vortragen? Alle! Alle? Ja, wird das möglich sein? In strengem Takt macht es keine Schwierigkeit, aber singend sie vortragen, das wird große Mühe im Einstudieren kosten. Ach! Meister, seien Sie doch ruhig. Einverstanden. Ich werde im Notfall die Worte darunter setzen, damit Sie singen lernen. So werden auch die Kontrabässe singen. Das Konzert ist für den 7. Mai abends um 7 Uhr im Theater am Kärntner Tor festgesetzt worden. Jetzt muss man noch den Anschlagzettel fertig machen. Deine 9. Symphonie mit der Hymne an die Freude von Schiller wird das Programm abschließen. Wir können aber nicht die ganze Missa Solemnis aufführen. Der Erzbischof von Wien wie auch die Polizei haben die Erlaubnis verweigert, ein religiöses Werk in einem Theater zu Gehör zu bringen. Man kann nur einzelne Ausschnitte spielen. Auf Deutsch natürlich. Nicht etwa auf Lateinisch. Kyrie, Credo, Agnus Dei. Von Herzen. Möge es wieder zu Herzen gehen. Ihr könnt euch neben Umlauf hinsetzen. um die Tempi zu überprüfen. Und auf dem Anschlagzettel wird stehen, dass ihr an der Leitung des Konzertes teilhaben werdet. Allein zu dirigieren wäre zu ermüdend für dein Gehör. Wir nehmen jetzt alles mit uns. Wir nehmen auch gleich ihr grünes Gewand mit, das ihr im Theater zum Dirigieren anziehen könnt. Du hast ja keinen schwarzen Frack im Besitz. Das Theater ist dunkel und so wird niemand sehen, dass es grün ist. Als im Scherzo der 9. Symphonie zum zweiten Mal die Pauken allein im Rhythmus des Themas einsetzten, brach das Publikum in einen solchen Applaus aus, dass das ganze Orchester zugedeckt wurde. Alle waren höchst ergriffen und die Augen der Ausführenden waren voll Tränen. Nur Beethoven, der neben dem Dirigenten Umlauf saß, mit dem Rücken zum Publikum, schlug weiter den Takt, ohne zu wissen, was um ihn herum vorging. Seine Taubheit hinderte ihn daran, den begeisterten Beifall von dem Saale her, der das Orchester übertönte, zu vernehmen. Es war unmöglich, weiterzuspielen. Da drehte Umlauf mit einer Handbewegung Beethoven um und zeigte ihm die Ergriffenheit des Publikums. Er schaute in die Runde und dann, ganz ruhig, machte er eine knappe Verbeugung. Ich habe nie im Leben einen so wütenden und doch herzlichen Applaus gehört als heute, Meister. Das ganze Volk ist gedrückt, zertrümmert über die Größe ihrer Werke. Karl! Karl! Schupanzig! Schindler! Karl! Johann! Karl! Karl! Karl! Karl! Karl! Meister? Liebster Meister, habt ihr euch von den Strapazen von gestern erholt? Jetzt kann ich es euch ja sagen. Im Geheimen habe ich befürchtet, in letzter Minute könnte man noch die Ausschnitte aus der Missa verbieten. Aber jetzt, Pax Tecum, alles ist ja gut gegangen. Leider ja nur 420 Gulden. Ich erwarte Karl um 5 Uhr. Wir machen dann die Schlussabrechnung in seiner Präsenz. So kann er euch das Wenige, das übrig bleibt, bringen. Ich hatte mit dem Verdienst von 2000 Gulden gerechnet. Leider nur 420. Hoffen wir auf das zweite Konzert am Sonntag, den 23. Iwan Simonow. Beschreibung einer neuen Forschungsreise ins südliche Eismeer. Der Süden Frankreichs. Dahin. Dahin. Der Saal war heute Nachmittag nicht voll. Heute ist Sonntag und die Leute wollten das schöne Wetter ausnützen und sind aufs Land gefahren. Wegen der hohen Eintrittspreise waren die oberen Ränge vollständig leer. Außerdem ist auch ein Teil des Publikums deshalb mitgekommen, weil es indigniert darüber war, dass man in dein Programm eine Rossini-Arie aufgenommen, dafür aber das Credo und das Agnus Dei aus der Missa Solemnis gestrichen hatte. Alle finden, dass deine Werke auf eine Stufe mit den Flonflon von Rossini gestellt entehrt würden. Ich war im Zuschauerraum und habe die Kommentare gehört. Alle waren entrüstet. Ich natürlich auch. So etwas hätte man nicht tun müssen. Das Defizit beläuft sich im Ganzen auf 800 Gulden. Bis zum Jahr 5818 rechnet man unser Bewusstsein auf unserem Planeten. Keinen Wein, keinen Kaffee, keine gewürzten Speisen. Kein Gemüse, kein Schweinefleisch, keine Süßigkeiten. Nein, keinen Wein. Ich werde mich noch mit eurer Köchin besprechen. Ich werde euch nicht mit Medizinen quälen, aber eine strenge Diät muss sein. Sie wird euch nicht vor Hunger sterben lassen. Aber keinen Wein. Ihr müsst aufs Land fahren. Nach Baden zum Beispiel. Reine Luft. Wenn ihr erst einmal ein wenig Zeit im Baden verbracht habt, dann wird gleich alles besser gehen. Nein, keinen Wein. Frische Milch. man zieht Rossini einem Händel vor. Das ist schlechter Bodensatz des Herzens. Die Kritiker mit ihrem Geschwätz werden nie jemanden unsterblich machen. So wie sie auch keinem von denen die Unsterblichkeit wegnehmen, denen Gott sie bestimmt hat. Mückenstiche sind das und kein wahrer Meister gibt auf Rossini Acht. Rossini hat keine Form, weil er keine schaffen kann. Sie fehlt ihm, nicht weil er es möchte, sondern weil er nur wie ein Stümper handeln kann. Andere Hörmaschinen. Quartett in A. Surtout fait beaucoup de barbier. Ne cherchez jamais à faire autre chose que l'opéra bouffe. Ce serait forcer votre destinée que de vouloir réussir dans un autre genre. Métronome? Unbedingt notwendig. Ach, der Süden Frankreichs. Dahin. Stattdessen hier in Baden. An Karl van Beethoven, Wien, Baden, Mai 1825. Lieber Sohn, ich fühle mich noch schwach und gänzlich allein. Ich schick dir 25 Gulden, damit du dir sofort die Bücher kaufen kannst. Den Rest kannst du für dich verwenden, wenn du dessen bedarfst. Samstag, den 14. Mai, sende ich eine Kalesche, die dich abholen und hierher bringen soll. Wir werden dann zusammen die Hemden für dich kaufen und ich werde dir auch das Geld für die Repetitionen geben. Gott, wie viele Ausgabe! Dein getreuer Vater. Fast alle Konzerte fangen jetzt mit einer von deinen Kompositionen an. Auch von Schiller erzählt man sich, er habe Wein getrunken, wenn er dichtete. Die Alte ist ausgegangen, um Sellerie zu holen. Die Suppe ist also noch nicht fertig. Ja, die alte Hexe. Ich weiß nicht, worüber du böse mit mir bist. Ich kann mich nicht erinnern, vor der Köchin gelacht zu haben. Morgen hängen sie den Soldaten auf, der seinen Korporal umgebracht hat. Er hat nach einem Priester verlangt. Wenn ich dich wieder besuchen komme, wünsche ich, einen von meinen Mitschülern einmal mitbringen zu dürfen, der sehr geschickt, aber zu arm ist, um solche Vergnügungen zu genießen. Sein Name ist Niemetz. An Anton Felix Schindler, Baden, Mai 1825. Die Glocke samt Glockenzügen ist auf keine Weise in der vorigen Wohnung zu lassen. Dem sei nun, wie ihm wolle. Ich lasse auf keinen Fall die Glocke da. Hier habe ich eine nötig. Hier in Baden sind Glockenzüge das teuerste bei den Schlossern. Im Falle der Not sogleich zur KK-Polizei. Ich bin mit der Wahl dieses deines Freundes sehr übel zufrieden. Armut verdient freilich Anteilnahme, jedoch nicht ohne Ausnahme dabei. Niemetz ist mir ein lästiger Gast, dem es gänzlich an Wohlstand und Anstand fehlt. Übrigens liebe ich die Stille und hier der Raum beschränkt für noch mehrere. Er zieht kein Interesse für mich herbei. Du bist doch noch sehr schwachen Charakters. Ich glaube, dass ein vierjähriger, genauer Umgang wohl genügte, einen Menschen von allen Seiten kennenzulernen. Es kann also von Mangel an Überzeugung von meiner Seite nicht die Rede sein, sondern von der größten Ähnlichkeit des Charakters und der Neigungen. Er hat es nicht verdient, was du von ihm sagst. Ich finde ihn roh und vulgär. Das sind keine Freunde für dich. Ja, wenn du ihn roh findest, irrst du dich. Wenigstens wüsste ich nicht, dass er dir Gelegenheit gegeben hätte, das zu glauben, oder? Ich habe von allen Zöglingen bei Blöchinger keinen gefunden, der mir meinen oft traurigen Aufenthalt da selbst erleichtert hätte als ihn. Und ich glaube ihm wenigstens Dank schuldig zu sein. Du bist doch nicht imstande zu sichten. Es ist sinnlos, mit dir zu streiten. Ich glaube, das beste Mittel ist, davon zu schweigen. Ich werde ihn nicht mehr zu dir mitbringen. Du wirst ihn nicht mehr zu Gesichte bekommen. Und ich werde dir auch nicht mehr von ihm erzählen. Übrigens müsste ich doch gar zu sklavisch sein, wenn ich lügen wollte, dass sein Charakter schlecht sei. Ich würde lügen, und das will ich nicht, wenn ich dir versprechen würde, niemals nicht mehr zu lieben. An Tobias Haslinger, Wien. Lieber Tobias, ich bitte Sie innigst, sogleich in das Haus in der Johannesgasse, wo wir hinziehen, fragen zu lassen, ob Karl gestern und heute dort geschlafen hat. Seit gestern ist er von hier und ich weiß nichts mehr von ihm. Ist beim Hausmeister in der Johannesgasse keine Auskunft zu erhalten, so schicken Sie nur auf die Landstraße, wo ich zuvor wohnte. Ach, meine Wohnungen. Um beim Hausmeister zu fragen, wo die Frau Niemetz wohnt. Ihr Sohn ist der Freund von Karl. Von ihr wird man erfahren können, ob Karl da gewesen sei oder hinkomme, damit sie ihn gleich hierher zu mir weise. Um Gottes Willen, gleich Antwort. Eiligst ihr Freund Beethoven. Um die Gedanken von dem Schmerze, der mich bedrückt, zu befreien, dürftest du kein besseres Mittel als die Arbeit finden. Oh Gott, gib mir Kraft, mich zu besiegen. Donnerstag, der 7. Baden. Karl. Vergebens bitte ich um Antwort. Ich hoffe nur, dass du Sonntag hierher kommst. Die Kalesche fährt um 6 Uhr von Wien ab. Es ist schon vorausbezahlt. Du kannst ja morgens dich hier balbieren, auch hier Halstuch und Hemd haben, um nur ja zur rechten Zeit hier einzutreffen. Leb wohl, wie ich lebe, weißt du. Ein beständiges Alleinsein mit dieser bösen Hexe von Köchin. Schicke keine so dünnen Blätter mehr, denn die Haushälterin kann sie beim Lichte lesen. Ich fühle mich noch sehr schwach, stoße viel auf und so fort, wenn ich doch wenigstens die Erlaubnis hätte, Wein zu trinken, selbst mit Wasser vermischt. O, kränke dich nicht länger. Der Sensemann wird ohnehin keine so lange Frist mehr geben. Wäre in der Alleegasse eine gute Wohnung für mich zu finden, ich würde sie auch nehmen. Baden, 14. Juni. Karl, mein Sohn, ich habe dir schon 3 Briefe geschrieben. Keine Antwort. Soll dieses Band gebrochen werden, so sei es. Ich überlasse dich der göttlichen Vorsehung. Auf jeden Fall hoffe ich, dich Samstag hier zu sehen. Hier noch 62 Gulden und 30 Kreuzer. Es ist hart verdientes Geld. Verschwende es nicht beim Billardspiel. Ich möchte nicht so vieles aufgewendet haben, um der Welt einen gewöhnlichen Menschen gegeben zu haben. Übrigens, trag zu Haus nicht deine gute Kleidung, wer auch immer dich besuchen kommt. Es besteht kein Grund für dich, dafür angezogen zu sein. Ins Theater zu gehen ist nicht ratsam jetzt, der zu großen Zerstreuung wegen. »15. Juni, Mittwoch. Lieber Sohn, lieber Junge, unternimm nichts gegen mich hinter meinem Rücken. Fliehe alles, was deine Jugendkraft entnerven und vermindern kann. Gott sei mit dir. Ich warte auf Antwort von dir, mein lieber Sohn. Gott sei mit dir und mit dir. Karl, komme bald, komme bald, komme bald. Ach Gott, ein Gespräch wäre besser.« Baden, 13. Juli. Ach, oh weh, du hast mich wieder angelogen. Da ist nichts mehr zu machen. Arbeitest du an deinem neuen Quartett? Für viele sind deine letzten Quartette unverständlich. Du wirst nur dann ein besserer Mensch werden, wenn du endlich aufhören wirst, dir und mir etwas vorzumachen. Wenn ich nur selten hierher nach Baden komme, dich zu besuchen, dann nur deshalb, um dir nicht zu viele Ausgaben für die Kalesche zu bereiten. Auch heute wieder keinen Brief. Vermute nur nichts Falsches. Gewiss, es fiel dir sehr schwer, mir so schnell zu schreiben. Gestern im Prater, im Weinhaus zum Schwarzen Kamel, hat man über dein letztes Quartett gesprochen. Schreibe mir, Karl. Schreibe mir. Und ein junger Musiker namens Schubert hat gesagt, der weiß alles, aber wir können ihn noch nicht ganz verstehen. Es wird noch viel Wasser unter den Donaubrücken durchfließen, ehe die Welt all das, was dieser Mensch geschaffen hat, verstehen wird. 14. Oktober. Karl, ich teile dir nur mit, dass ich morgen endlich wieder nach Wien zurückkomme. Ich sehe dich morgen in Wien. Ich möchte keine Ausschweifungen mehr. Ich möchte nur meine sämtlichen Studien am Polytechnikum beenden. Wie ich dir schon gesagt habe, muss ich viel lernen. Wenn du dich davon überzeugen möchtest... Ich bin in der Lage, wenn das zählen sollte, meine Unschuld zu beweisen. Aber das zählt ja sowieso nicht. Deine Eifersüchteleien allein überschatten dein Leben. Wenn ich aber bei mir bist, fortarbeite, so geschieht es nicht aus Trotz, sondern... Du hattest versprochen, dass wir darüber nie mehr sprechen würden. Jetzt merke ich aber deine Gereiztheit. Wenn du glaubst, dass ich auf dich warte, um fleißig zu sein. So starkköpfig kann ich gleich aus dem bitteren Gefühl des Schmerzes zu Scherzen übergehen, wie du gerne möchtest. Nach deinen stundenlangen, unverdienten Vorwürfen. Erst gegen 3 Uhr kam ich zum Schlafe, denn die ganze Nacht hustete ich. Alles ist vergeben und vergessen. Ich bin überzeugt, dass du mich bald nicht mehr verkennen wirst. So beurteile ich auch dein gestriges Handeln. Ich erwarte dich, Karl. Ich erwarte dich. Die Zensur hat mich umgebracht. Schon im Jahr 1823 hatte die Zensur, der offensichtlich der Name Grillparzer gar nicht behagt, meine Tragödie Ottokar verboten. Sie bezog sich allzu sehr auf Österreich. Man muss nach Nordamerika reisen, um seinen Ideen freien Lauf zu lassen. Zum Glück kann die Zensur den Musikern nichts anhaben. Wenn man wüsste, was sie bei ihrer Musik denken. Sagt Ihnen Webers Euryanthe zu? Ja, der Takt ist sicherlich das unentbehrlichste Element, um Musik zu verstehen. Wie vom Pulsschlag. Kann man wirklich den Takt aus dem Vogelflug erkennen? Haupt- und Nebenakzent? Viele Vögel beginnen ihren Flug mit dem Hauptakzent. Ich habe sie selbst gesehen. Ach, hätte ich den 1000. Teil ihrer Kraft und Festigkeit. War keine Zeit, wo die Ereignisse des Lebens Sie auf längere Zeit zum Arbeiten gestört haben? Liebesverhältnisse zum Beispiel? 21:30. Dr. von Smetana, 30. Juli 1826. Verehrtester Dr. Smetana, ein großes Unglück ist geschehen, welches Karl zufällig selbst an sich verursacht hat. Karl hat eine Kugel im Kopf. Rettung, hoffe ich, ist noch möglich. Kommen Sie nur schnell, um Gottes Willen schnell. Die Geschwindigkeit zu helfen forderte es, ihn zu seiner Mutter zu bringen, wo er jetzt ist. Diese Handschrift stammt von Johanna van Beethoven, der Mutter von Karl. Der Arzt wird sogleich kommen. Eine Kutsche ist ab nach Baden, um ihn zu holen. Ja, nach Baden, zu den Bädern in Baden. Ich bitte euch, dem Wundarzt zu sagen, dass er der Polizeistation keine Anzeige macht, sonst holt ihn gleich die Polizei von hier fort. Der Suizid wird doch als Vergehen angesehen. Er hat eine Kugel in der linken Kopfseite. Diese Handschrift stammt von Karl Holz, dem zweiten Violinisten des Schupanzig-Quartetts und neuen Sekretär Beethovens. Am Samstag hat er die Golduhr, die Sie ihm geschenkt hatten, verkauft und mit dem Erlös die 2 Pistolen hier erstanden. Dann ist er per Kutsche nach Baden und dort auf einem Felsen hat er versucht, Hand an sich zu legen. Auf der Polizeistation hat er gesagt, dass er Ihre ewigen Vorwürfe nicht mehr hätte mit anhören können und dass Sie der Grund für seine Verzweiflungstat wären. Sofort zu den Soldaten, das ist die Lösung. So wird er lernen, wie man lebt. Komm noch zu uns essen. So bleibst nicht so allein. Soldat werden ist das Beste für ihn, der die eigene Freiheit nur missbraucht. Und wenn Sie ihn nicht als Soldaten sehen wollen, wäre es das Beste, ihn in einen Handelsbetrieb in Triest oder Mailand zu stecken. Sofort. Sein ganzes Benehmen ist nichts anderes als die Folgen seiner ständigen Lügerei. Das ist das Blut seiner Mutter. Komm noch zu uns essen. So bleibst du nicht so allein. Ein großes Unglück ist geschehen. Gestern ist Karl mit der Polizei abgeholt worden aus der Wohnung seiner Mutter. Und unsanft haben sie ihn ins allgemeine Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht zufrieden. Ich laufe herum, um nur jemanden zu finden. Quäle mich nicht mit Vorwürfen und deinen ständigen Klagen. Deinen Leibarzt Smetana brauche ich nicht. Ich will ihn nicht. An Pflege fehlt es mir nicht. 4-mal kommen täglich 4 der besten Ärzte hier vom Krankenhaus zu mir. Ich bitte dich nur, mit mir so wenig wie möglich über das, was nun einmal vorgefallen ist, zu sprechen. Man kann es nicht mehr ändern. Ich will abreisen. An den Magistratsrat Tschapka, Wien. Euer Wohlgeboren. Ich ersuche Sie dringend anzuordnen, dass, da mein Neffe in wenigen Tagen genesen sein wird, er mit niemand als mit mir und Herrn von Holzig vom Spital entfernen darf. Man kann es unmöglich zugeben, dass er seiner Mutter, dieser höchst verdorbenen Person, sehr nahe sei. Ihr so schlechter und ihr boshafter, tückischer Charakter, ja, die Verführung Karls, mir Geld abzulocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihm Summen geteilt habe und ebenfalls mit Karls liederlichem Teilnehmer vertraut war, das Aufsehen, welches sie mit ihrer Tochter, wozu man den Vater sucht, erregt, ja, sogar die Vermutung, dass er bei der Mutter mit nichts weniger als tugendhaften Frauenzimmern Bekanntschaft machen würde, rechtfertigen meine Besorgnisse und meine Bitte. Karl muss einige Tage wegen seiner Entfernung von hier bei mir zubringen. Ich werde ihn aufs Land nach Gneixendorf auf das Schloss meines Bruders Johann bringen. Seien Sie davon überzeugt, dass mir die Menschheit auch in Ihrem Fallen immer heilig bleibt. Eine Ermahnung von Ihnen würde gute Wirkung bei Karl hervorbringen, auch dürfte es nicht schaden, ihn merken zu lassen, dass er ungesehen bewacht wird, während er bei mir ist. Eine Reise mit Karl aufs Land. Oh Gott, lass alles andere außer Acht und komponiere. Komponiere nur für deinen Karl. Und dann eine Hütte zwischen den Bäumen, wo du das unglückliche Leben beschließest. Allmächtiger im Walde, allmächtiger Gott. Mein einziger Wunsch ist es, auf dem Lande zu sein. In der süßen Stille der Wälder plagt mich auch mein unglückliches Gehör nicht. Auf dem Lande. Und arbeite. Arbeite, komponiere für deinen Karl. Ich bin selig, ich bin glücklich im Wald. Welcher Glanz, o Herr! Jeder Baum spricht durch dich. Diese Wälder, diese Täler atmen Frieden. Frieden. Ruhe, die man nötig hat, um dir zu dienen. Heilig, heilig, heilig singen die Bäume. Wachteln, Nachtigallen und Kuckucks komponieren mit mir. Auf dem Lande kommen mir die Ideen, ohne dass ich sie rufe. Ich könnte sie so mit der Hand greifen unter freiem Himmel, während ich durch die Wälder laufe, in der Stille der Nacht beim erwachenden Morgen. Von Stimmungen gerührt, die ein Dichter in Worte kleidet und die sich in mir im Töne umsetzen, die in meiner Brust schwingen, stürmen oder schreien, bis ich endlich sie erfolgreich in Noten bannen kann. Ich bin glücklich. Ich wandle in Gebüschen, Wäldern, unter Bäumen, Felsen, an Bächen entlang. Keiner vermag das Land mehr zu lieben als ich. Es ist doch, als ob jeder Baum zu mir spräche. Ich liebe die Bäume mehr als die Menschen. Im Walde entzücken. Wer kann das alles ausdrücken? Geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch sich wünscht. Ich liebe die Bäume mehr als die Menschen. In einer solchen Waldesgegend ist Ruhe. Ruhe. Oh Gott. Eine Reise mit Karl aufs Land. Da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da. La, da, da, da. Da, da, da, da, da, da. La, la, la. La, la, la, la, la, la. Johann van Beethoven, Gutsbesitzer. Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer. Bei uns gibt es gewöhnlich Frühstück zwischen 7:30 und 8:00. Wann brauchst du denn heißes Wasser? Therese, die Frau deines Bruders, hat Blumen gepflückt, um sie dir ans Fenster in deinem Zimmer zu stellen. Sie hat nichts gegen dich. Du kannst zu jeder Stunde dein Frühstück haben. Willst du Eier oder Bratwürste? Heute Nachmittag gehen wir auf den Hügel zu den Weinbergen deines Bruders. Dann gehen wir weiter nach Imbach, was ein herrlicher Ort ist. Wir werden auch einige historische Denkmäler sehen. Dies ist das Kloster, wo Margarete Ottokars Gemahlin starb. Machen wir doch Rast in dieser Wirtschaft hier und trinken etwas. Dann kehren wir nach Haus zurück. Heute ist der 2. Oktober. Wenn du bei uns leben willst, so kannst du alles monatlich für 40 Gulden haben. Das macht das ganze Jahr 500 Gulden. So rechne ich für die ersten Tage, für die ersten 14 Tage nichts. Ich würde mehr tun, wenn ich nicht so gedrängt wäre von Steuern. Kein gutes Rindfleisch. Noch dazu eine Gans. Der Himmel stehe meinem Hunger bei, hier im Schloss meines Bruders Kain. Therese, die Frau deines Bruders, hat mich zwischen den Weinbergen spazieren geführt. Dort haben wir auch Kaffee getrunken. Je länger Karl hier bleibt, desto schlimmer wird es für alle sein. Es ist trostlos, mit anzusehen, wie dieser Junge hier seine Zeit verliert. Gewiss. Wir waren länger hier, als es vorauszusehen war. Ich kann nicht eher zum Feldmarschall gehen, als bis man kein Zeichen des Geschehenen mehr an mir sieht. Je länger wir hier bleiben, desto länger sind wir noch beisammen. Da ich, sobald wir in Wien sind, natürlich bald weg muss. Aus seinem ganzen Benehmen wird doch nur allzu klar, dass Karl sich hier gerne bei mir einquartieren möchte. Er würde aber nur ein richtiger Taugenichts, für den du ständig aufkommen müsstest. Außerdem fürchte ich Unannehmlichkeiten. Mein letztes Streichquartett in F-Dur. Es wird wirklich mein letztes sein. Der Schlusssatz hat mir viel Mühe gemacht. Ich habe vielleicht deshalb das Motto darüber gesetzt: der schwer gefasste Entschluss. Muss es sein? Es muss sein. Wer wird also die Verantwortung übernehmen? Man fragt sich, warum ich nicht rede. Weil ich genug habe. Lass dich nicht von Karl beeinflussen. Setze deine Abreise nur auf Montag fest. Alles also, was du von Intrigen zwischen mir und der Frau deines Bruders sprichst, bedarf gar keiner Widerlegung. Wenn du abreisen willst, gut. Wenn du nicht abreisen willst, auch gut. Ich bitte dich nur, mich nicht so zu quälen, wie du es tust. Später komme ich wieder. Willst du mich jetzt nicht ein wenig gehen lassen? Ich bedarf es wirklich zu meiner Erholung. Ich will nur in mein Zimmer. Ich gehe nicht aus, nur wünsche ich jetzt ein wenig allein zu sein. Menschlicher Respekt. Leidet ihr an Hämorrhoiden? Seit wann ist euer Leib so geschwollen? Häufig Urin und ohne Beschwerde? Ihr solltet langen Atem holen. Doppelseitige Lungenentzündung. Wie habt ihr es nur angestellt, dass ihr jetzt so elendig aussieht? Von Gneixendorf nach Wien sind wir auf einem offenen Milchwagen gefahren. Er hatte es so eilig abzureisen und wollte keinen geschlossenen Wagen abwarten. In der Nacht gab es ein heftiges Gewitter und wir sind regendurchnässt angekommen. Ich wünschte, dass ihr fleißig schwitztet. von Zeit zu Zeit Tücher mit Wacholder geräuchert über den Bauch schlagen, die nicht ausgesetzt werden, außer bei Nacht. Dr. Wawruch, ein großer Bewunderer von euch, der alles ihm Mögliche tun wird, um euch ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Ich hab's dir ja gesagt. Du irrst, im Gegenteil. Ich bin froh, einzurücken. 5 oder 6 Tage werde ich noch hier bei dir in Wien sein. Dann reise ich zu meinem Regiment. Das 8. Regiment. Infanterieregiment in Iglau. Zusammen können wir auf keinen Fall reisen, weil du binnen 6 Tagen nicht wirst mitgehen dürfen, wie mir der Arzt gesagt hat. Iglau liegt in Mähren. Morgen gehe ich und lass mir die Kleider anmessen. Ich bekomme 3 Anzüge. Die Uniform vom Regiment, einen Mantel aus grobem Stoff und die Gala-Uniform aus feinerem Tuche. Was die Ausgabe betrifft, so liegt die Entscheidung bei dir. Über die Preise wirst du schon vorläufig von mir unterrichtet werden. Übrigens wirst du sehen, dass die Uniform so schlecht nicht ist. Nur muss sie gut gemacht sein. Und da wird man dem Schneider ein Trinkgeld extra versprechen müssen. Nein, du kannst mich nicht begleiten. Da kann man nichts mehr machen. Als Regimentskadett kann ich nur hoffen, Karriere zu machen. Diesen Weg haben schon so viele genommen. Etwas. Irgendetwas muss man doch machen. Eine Kunstreise. Kompositionen. Eine Oper. Irgendetwas muss ich doch machen. Mein Gott, oh, hilf mir doch. Hilf mir. Gib mir die Kraft, mich zu besiegen. Mein Gott, du siehst mich von der ganzen Menschheit verlassen. Erhöre mein Flehen, dass ich doch für die Zukunft nur mit meinem Karl zusammenleben kann. Oh, hartes Geschick, grausames Verhängnis. Irgendetwas muss ich doch machen. Irgendetwas. Dezember 1826. Als ich den Tag danach zurückkehrte, fand ich den Kranken in erschreckendem Zustande vor. Völlig verstört, am ganzen Körper von schwerer Gelbsucht befallen. Eine schreckliche Krise hatte ihn in der Nacht fast dahingerafft, von allen allein gelassen. Zitternd krümmte er sich vor heftigen Leberschmerzen. Die Leber selbst war von harten Knoten durchsetzt, die Beine mächtig angeschwollen. In der 3. Woche stellten sich nächtliche Erstickungsanfälle ein. Das enorme Volumen der Wasseransammlung forderte schnelle Hilfe. Es waren die sicheren Anzeichen der Wassersucht. 20. Dezember 1826, Vormittag. Ich fand mich bemüßigt, den Bauchstich vorzuschlagen, um dadurch der plötzlichen Berstungsgefahr vorzubeugen. Da müssen wir so bald wie möglich die Entleerung zu bewerkstelligen trachten. Nachmittags komme ich wieder. Die alte Thekla verlangt 1 Gulden täglich, so wie das Essen. Sie kann aber nicht mehr die Köchin machen. Für die Operation habe ich den Dr. Seibert aus dem Allgemeinen Krankenhaus eingeladen, der sehr geschickt ist. 20. Dezember, Abend, nach der ersten Operation. Gottlob, es ist glücklich vorbei. Haben Sie den Stich sehr empfunden? Von heute an geht ja die Sonne schon immer höher. Bleiben Sie nur ruhig auf der Seite liegen. Ich hoffe, dass Sie heute ruhiger schlafen werden. Mein Moses, der mit seinem Stab das Wasser aus dem Felsen springen lässt. Eine Uniform ist schon fertig. Morgen hole ich die restlichen Sachen ab und dazu brauche ich noch etwas Geld. In diesen Tagen werde ich sehr viel für die letzten Vorbereitungen zu tun haben. Nach den Feiertagen muss ich beim Regiment sein. Wie geht es dir heute? Wie viel Wasser haben Sie dir abgezapft? Leider muss ich dich noch um etwas Geld bitten, denn ich habe doch dem Schneider ein Geschenk versprochen. Mein Vater lässt dich fragen, welche Suppe du morgen haben möchtest. Ich werde sie dir dann bringen. Du wirst sehen, wie gut sie ist. Morgen reise ich nach Iglau ab, in der Postkutsche. Ich werde selbst heute die Karosse in der Leopoldstadt bestellen. Die Reise dauert 2 Tage und wird zwischen 15 und 20 Gulden kosten. Kannst du nichts in der Brühe essen? Das Huhn ist gut und wird dir auch Kraft geben. Noch 25 Gulden. Ja, Gerhard wird nachmittags wiederkommen. Ich werde dir ein Gedicht auf Lateinisch bringen, das mir mein Lehrer zum neuen Jahr gewidmet hat. Ich komme morgen wieder. Du wirst sehen, morgen werde ich der Erste sein, der dir die Neujahrswünsche bringt. 1. Januar 1827. Vater, Mutter und ich wünschen dir alle ein glückliches neues Jahr. Und dass die Krankheit im Alten zurückbleibe und dass das neue Jahr dir Gesundheit bringe. Deine Geigen sind ja ganz verstaubt. Es ist hier zu unordentlich. Du hättest wirklich eine Magd nötig. Sind das Notizen zu deiner 10. Symphonie? Du wirst sehen. Du wirst sie noch vollenden können. Jetzt muss ich aber gehen. Morgen werde ich länger bei dir bleiben. 5. Januar 1827. 5 Tage vor der 2. Operation. März 1823. Wohnung in der Landstraße, 1. Stock. Erkundigungen einziehen. 2 Nachttöpfe mit Kasten. Die Handschrift von Karl. Ja, ich fühle mich heute viel wohler, weil wir allein sind. Das ist nur der erste Milchbart. Mai 1819. L. V. Lagnou, die Kunst, alle Arten der Lustseuche zu erkennen, zu heilen und sich dafür zu sichern. 4. durchgesehene Auflage. 1820. Bei der Probe gestern hat eure Coriolan-Ouvertüre die Cellisten ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Einer meiner Bekannten ist aus Liebe verrückt geworden und man hat ihn ins allgemeine Krankenhaus gebracht. An die Wand seines Zimmers hat er folgende Worte gekritzelt: Ich erleide den Tod aus Liebe und Diskretion. 2. Februar 1827. Nach der 3. Operation. Heute kannst du wieder anfangen, ein wenig Wein zu trinken. Das ist ein gutes Zeichen. Nein, ich huste nicht. Ich bin nur die Treppen hinaufgesprungen. Ist der Bauch kleiner geworden? Du solltest mehr schwitzen. Immer etwas. Wie viel Löffel im Ganzen? Kränke dich nicht deswegen. Du musst nur an heitere Dinge denken. Du wirst sehen, so wirst du schneller gesund. Der Fasching in Iglau wird ihn nicht zum Schreiben kommen lassen. Inzwischen wird er schon auf deine Briefe geantwortet haben. Sie werden hier alle zusammen ankommen. Du bist unter allen der Beste. Die anderen sind alle Lumpen. Morgen bringe ich dir, wenn du willst, den 2. Teil Homer. Den Homer liebst du doch, nicht wahr? Am folgenden Tag. Heute scheinst du mir sehr müde zu sein. Tut dir der Bauch noch weh? Ich hörte heute, dass dich die Wanzen so sehr quälen und beunruhigen, dass du alle Augenblicke aus dem Schlafe geweckt wirst, da doch der Schlaf jetzt für dich so gut ist. Ich werde dir etwas bringen, um die Wanzen zu vertreiben. Ich habe dir ein Buch von Walter Scott mitgebracht. Ich werde dir auch ein frisches Kopfkissen bringen. Du hast ja schon seit langer Zeit keine Dienstmagd mehr. Und leider hast du auch viel Geld ausgegeben. Stimmt es, dass sie dir einen Stich machen, um das Wasser abzuzapfen? An Johann Andreas Stumpf, London. Wien, 8. Februar 1827. Leider liege ich schon seit dem 3. Dezember bis jetzt an der Wassersucht danieder. Seit 3,5 Monaten war ich nicht imstande, eine Note zu schreiben. Arzt, Chirurgus, Apotheker, alles muss bezahlt werden. Und wahrscheinlich muss ich bald eine 4. Bauchoperation über mich ergehen lassen. Ich fühle mich so schwach, dass mich selbst das Diktieren dieses Briefes ermüdet. Ich erinnere mich recht wohl, dass die Philharmonische Gesellschaft in London vor mehreren Jahren ein Konzert zu meinem Besten geben wollte. Es wäre für mich ein Glück, wenn sie jetzt diesen Vorsatz von Neuem fassen wollte. Ich würde vielleicht aus aller mir bevorstehenden Verlegenheit doch gerettet werden können. Ihr, sie hochschätzender Freund, Beethoven. Nach der Operation. Der letzten. Vom 27. Februar 1827. War die Operation sehr schmerzhaft? So will ich dich heute nicht zu sehr mit meinem Reden ermüden. Herr Wolfmeier, der hat dich wirklich gern. Gestern, als er sich empfahl, hat er mit Tränen in den Augen gesagt: Der große Mann. Ach, ach. Und er hat geweint. Heute ist der 27. Februar. Liest du gern die Altertümer der Griechen und Römer? Wenn du sie gern liest, bringe ich dir morgen Abbildungen davon, mit Erläuterungen. Leider muss ich jetzt gehen. Morgen komme ich aber wieder. Nein, ich muss wirklich fort. Meine Schwester, Vater und Mutter warten auf mich. Sonst finde ich sie nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich dir sagen, dass ich heute dich noch einmal besuchen komme. 23. März 1827, abends. Mein Vetter Karl soll alleiniger Erbe sein. Das Kapital meines Nachlasses soll jedoch seinen natürlichen oder testamentarischen Erben zufallen. Ludwig von Beethoven. Außerdem Fehler, den man korrigieren musste, Vetter statt richtigerweise Neffe, waren auch andere Wörter falsch geschrieben. 24. März, Nachmittag. Schott, der Verleger, hatte ihm eine Kiste Rheinwein geschickt. Schade. Zu spät. Sonntagabend, 25. März. Beethoven fällt in Agonie. Montag, 26. März 1827. Kurz nach 5 Uhr nachmittags stirbt Beethoven. Dr. Johann Wagner lässt den Leichnam öffnen. Der Maler Josef Dannhauser nimmt die Totenmaske ab. Mittwoch, den 28. März. Karl kehrt aus Iglau zurück und nachmittags um 3 Uhr nehmen ungefähr 20.000 Personen an Beethovens Begräbnis teil. Wenige Wochen danach wird seine letzte Wohnstätte im Schwarzspanierhaus von Trödlern und Händlern in Beschlag genommen. Öffentliche Versteigerung seiner Handschriften, einige davon noch nie gedruckt, zu unvorstellbar niedrigen Preisen. Schottische Lieder, 1 Gulden. Sextett, 2 Gulden, 3 Kreuzer. Gesang der Nachtigall, 1 Gulden. Einzelne Musiknummern zu Egmont, 50 Kreuzer. Auszug aus der Fidelio-Partitur, 40 Kreuzer. Partitur der 5. Sinfonie, 6 Gulden. An die Hoffnung, 1 Gulden, 30 Kreuzer. Sonate in As-Dur, 1 Gulden. Konzert für Klavier und Orchester in Es-Dur, 3 Gulden, 45 Kreuzer. Einige Violinenromanzen, 3 Kreuzer. Große Fuge für Quartett in H-Dur, 30 Kreuzer. Sonate Große Fantasie für Klavier, 1 Gulden, 30 Kreuzer. Einige seiner großen Kompositionen, wie die 4. und die 6. Symphonie, werden aufgeteilt und für wenige Gulden als einzelne Blätter verkauft. Handschriften und Manuskripte von unschätzbarem Wert gehen zu Schleuderpreisen weg, so als ob es sich um wertlosen Kram handeln würde. Auf diese Weise ging fast alles für immer verloren. So zum Beispiel auch die Skizzen zu der neuen 10. Symphonie. Einzelteile der Missa Solemnis fanden keine Käufer und wurden für nur 2 Gulden verhökert. Über das Kyrie der Missa Solemnis hatte Beethoven geschrieben: Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Übrig blieben seine 400 Konversationshefte, die keiner wollte, da man sie für völlig unbedeutend hielt. Sie hörten die Konversationshefte Beethovens von Glauco Mauri. Mit Traugott Buhre, Helmut Berger, Dietrich Mattausch, Ernst Jacobi und vielen anderen. Übersetzung Jörn Schnell, Komposition Peter Zwetkow, Regie Otto Düben, Produktion NDR HR 1983.